und noch neun kleine Neger, die gingen vor bei Nacht. Der eine, der ist aufgerückt, da blieben bloß noch acht kleine Neger, die gingen Kegel schieben. Der eine hat sich totgeschoben, da blieben bloß noch sieben. Sieben kleine Neger, die ging zu einer Hex. Der eine wurde weggehext, da blieben bloß noch sechs. Sechs kleine Neger, die gingen auf die Früh. Der eine hatte sich erkältet, da blieben bloß noch fünf. Fünf kleine Neger, die saßen einst bei dir. Der eine hat sich totgetrunken, da blieben bloß noch vier. Vier kleine Neger, die kochten sich nen Brei. Der eine hat sich totgegessen, da blieben bloß noch drei. Drei kleine Neger, die machten ein Geschrei. Der eine hat sich totgeschrien, da blieben bloß noch zwei. Zwei kleine Neger, die tranken ein Glas Wein. Der eine hat sich totgetrunken, da blieben bloß noch ein kleiner Neger holt sich ne Frau zu viel. Es dauert gar nicht lange mehr, da waren's wieder.